Am Freitag, den 23.08.2024, findet in Trier in einem an dieser Stelle hier nicht näher genannten Wirtshaus eine Veranstaltung statt. Irgendwas mit Eifelbier als Auftakt zu einer anderen Veranstaltung am Tag danach. Da ist man dann bei Römern zu Gast, trifft sich und tauscht sich aus, während man Trier an der Mosel kennenlernt. Das Ganze aber eher noch theoretisch, denn bis auf das Listing vom Auftaktevent unter der Nummer OC17FD7 mit echter Lokation gibt es eigentlich noch nichts. Abgesehen vom Listing des Hauptevents OCHQ11, welches auf das Auftaktevent hinweist, und auf mögliche Programmpunkte an mutmaßlichen Orten, deren Listings möglicherweise unter Umständen vielleicht folgen. Ach stimmt. Ich habe euch ja noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Es ist das 11. Open Caching Headquarter Event. Gut, das Listing des Haupttags wirkt ein wenig prokrastiniert, aber hey, es ist immerhin das 11. Open Caching Headquarter Event in Trier. Zum gegenseitigen Treffen der ganzen OC-Community aus Deutschland. Das wird bestimmt eine Riesensause, eine Veranstaltung erster Kajüte und... Es haben sich ja auch schon 10 TeilnehmerInnen angemeldet. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 192, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Ich meine, ich war schon mal in diesem Trier. Das muss 2017 gewesen sein, so Ende Oktober. An einem Tag fand sogar eine Aftershow-Party statt. Nein, nicht was ihr denkt. Damals. TM. Die lief unter Listing GC66J7N und da waren eine Menge Bekannte. Vor der Heimfahrt waren wir dann auch günstig tanken, denn in Wasserbillig war auch der Sprit nicht teuer. Naja, ob ich, respektive wir, dieses Jahr nach Trier fahren, weiß ich noch nicht. Zu viele Wenns und Abers, Mutmaßungen und Vorhaben. Sollte meine Holde gar den Kopf schütteln, hätte es sich ohnehin erledigt. Zumindest habe ich es gestern Abend auf der Couch mal beiläufig angemerkt, also, dass da mutmaßlich unter Umständen vielleicht etwas stattfinden könnte. Zudem haben wir letztes Jahr auch schon kurz mit dem Gedanken gespielt, als Trier als diesjähriger Veranstaltungsort proklamiert wurde. Dennoch werde ich erst einmal abwarten, ob da noch mehr kommt. Ein Freitagabend im örtlichen Pilzbräu gäbe mir dann doch zu wenig, um mir einen halben Tag Urlaub zu nehmen und eine Tankfüllung zu verbrennen. Nichtsdestotrotz werde ich die Entwicklung beobachten und euch auf dem Laufenden halten. Service ist alles. Apropos Laufen. Beim vorletzten sonntäglichen Schrittieren wählten wir die Standardrunde und wegen der Wärme ein kurzes Beinkleid. Eine gute Idee, wie sich zunächst herausstellte. Der Weg in und durch den Schlosspark bis zum Trimpfad war auch kein Problem. Dann ging's den schweißtreibenden Berg zur Kifferhütte hinauf und dort wurde es blöd, denn der Weg war mittig und an den Rändern mit hohem Gras bestanden. Zudem war es noch feucht, denn wir hatten gerade 11 Uhr und wenig Wind. Ideale Verhältnisse für Zecken und Bremsen. Letztere starb beim Anbohrversuch durch einen gezielten Schlag meiner Holden. An Zecken hatte ich pro Bein jeweils eine krabbelnde Nymphe, die sich farblich gut von der fahlen Haut abhoben und schadlos entfernt werden konnten. Vom Bremsenstich merkte ich zwar nichts, aber als ich die Stelle drückte, trat Gewebswasser aus. Sie hatte somit oberflächlich gestochen, wenngleich noch kein Blutgefäß erwischt. Deshalb drückte ich noch ein wenig, um Sekret aus der Wunde zu bekommen. Zu Hause versorgte ich den Stich übrigens nachträglich mit Desinfektionsmittel und einer antiseptischen Salbe. Sicherheitshalber, denn Bremsen können im Gegensatz zu Mücken Borreliose übertragen, weil Borrelien durch ihr Saugwerkzeug passen. Den Rekorder hatte ich an diesem Tag nicht mitgenommen. Da wir am Vortag in Bottrop waren, hatte ich ausreichend Material für die kommende Konserve und was sollte auf der Standardrunde schon Außergewöhnliches passieren? Zum Beispiel, dass die Tür der Johanniskapelle offen stand. Die letzten Jahre trafen wir sie immer verschlossen an, wie sich die älteren Hörenden sicherlich erinnern werden. Glücklicherweise hatte ich wenigstens mein Handy dabei. Ich befinde mich in der Johanneskapelle oberhalb von Lindlar bei Vossbruch und heute ist mal die Türe auf. Das ist ganz was Neues. Wir sind den üblichen Berg raufgegangen, der ist mittlerweile ziemlich zugewachsen. Und prompt hatte man dank kurzer Hose Zecken am Bein und sogar einen Faulstich, den wir aber erfolgreich eliminieren konnten. Ja, und jetzt stehe ich hier in dieser Kapelle und der Altar ist mit bunten Blumen geschmückt. Sieht überhaupt sehr schön aus. Ich weiß nicht, wann ich hier das letzte Mal drin war, aber das ist Jahre her und heute stand zufällig die Türe auf. Sehr, sehr schön. Ich habe kein Aufnahmeequipment mit, was ich sonst mit habe. Heute ist es einfach nur das Handy, aber das muss jetzt mal ausreichen, trotz des ganzen Hals. Ja, und ein paar Fotos werde ich einstellen. Schön ist es hier. Ja, schön kühl. Gut, bis später. Nichtsdestotrotz blieb zunächst unklar, warum die Tür offen stand und der Altar mit Blumen geschmückt war. Selbstverständlich habe ich weder Kosten noch Mühe gescheut und in einer mehrminütigen Internetrecherche den mutmaßlichen Grund eruiert. Am 24.06.2024 war, Trommelwirbel, Johannistag. Hätte man sich ja auch denken können. Johanneskapelle, Johannistag. Johannes der Täufer ist nämlich am 24. Juni geboren worden. Das hat man irgendwann mal wegen einer Angabe im Lukas-Evangelium ausgerechnet. 3 Monate nach Mariä Verkündigung und 6 Monate vor Weihnachten. Ergibt den 24. Juni. Ganz einfach. Ein Schelm, wer dabei ans antike Datum der Sommersonnenwende dachte, das zwischen dem 22. und 24. Juni lag. Seitdem kann man Sommersonnenwende mit dem Tanz ums Johannisfeuer oder Sonnenwendfeuer feiern. Das wird in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni angezündet und wehrt Dämonen ab, damit die keine Krankheiten hervorrufen oder Viehschaden oder misswüchsige Kinder bewirken. Dafür werden in manchen Gegenden Strohpuppen verbrannt. Das sind aber ausnahmslos Jungen, denn man nennt das Hanselverbrennen. Gretel wird dabei meines Wissens nie genannt. Ich mutmaße daher, dass die im Vorfeld schon im Hexenweiher endete. Als Mutprobe springen Mädchen und Jungen zuweilen über das Feuer, um sich zu reinigen und vor Krankheiten zu schützen. Machen sie das Hand in Hand, werden sie bald heiraten. Außer sie springen zu kurz, aber das ist eine andere Geschichte. Gern wird das Johannisfeuer auch Hagelfeuer genannt, weil Hagelschäden abgewehrt werden sollen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, bei diesem Wetter, was wir im Moment haben und bei dem Klimawandel und bei diesem dauernden Hagel, hätte ich doch mal am 23. Feuer gemacht. Im Garten. Also werde ich mir die Tage mal so eine Feuertonne besorgen. Und da schreibe ich 23 drauf. Aus Gründen und Johannes. Und die stelle ich dann direkt neben die Johannisbeere. So mache ich das. Und immer am 23. Juni zünde ich da drin was an. Ja, ich glaube fest, dann wird alles gut. Obwohl nicht immer alles gut wird. Tatsächlich ist die örtliche Lage mehr als beschissen. Die Lage ist in diesem Fall übrigens der Firmenparkplatz, denn auf der einen Seite ist ein Gewässer gelegen und auf der anderen Seite circa 12 Bienenstöcke. Klingt soweit ganz idyllisch, aber leider haben die Bienen die Ruhe, Noro oder was weiß ich, denn sie fliegen von den Stöcken zum Gewässer, mutmaßlich um zu trinken, und entleeren sich während des Flugs gründlich. Blöd nur, auf dem Parkplatz stehen Autos oder sitzen Menschen auf der Bank und die sind dann gelb gesprenkelt. Mit runden, wachsartigen Flecken oder Miniwürstchen und die brennen sich in den Lack wie Vogelkot. Insbesondere dann, wenn die Sonne heiß drauf scheint. Nach mehreren Tagen Einbrennzeit kannst du dann das Auto waschen, aber das Zeug geht nicht runter. Dem Hobbyimker ist das egal. Dem kannst du nichts beweisen. Irgendein Kollege hat zwar mal versucht, bei dem ein Problembewusstsein zu wecken, aber Pustekuchen. Dem ist bewusst, dass man nicht nachweisen kann, welche Biene genau auf welches Auto geschissen hat und schon gar nicht, dass es eine seiner Bienen war. Obwohl ich das anzweifle. Ich habe ja schon viel CSI und NCIS geguckt und die können das garantiert gentechnisch feststellen, sofern sie die richtige Biene im Stock finden. Aber das wird aus Kostengründen niemand veranlassen. Überhaupt ist das Natur. Draußen sein ist halt risikobehaftet. Gegen Hagel kannst du dich versichern, gegen Vogel- oder Bienenbeschiss nicht. Oder gegen das Blattlauszeug unter Linden. Da hilft nur tägliches Waschen und häufiges Konservieren. Zum Beispiel mit Wachs, Bienenwachs oder Kanubawachs, damit der Kot sich nicht in den Lack reinätzt. Alternativ könnte man das Auto folieren oder vernünftig mit zwei Komponenten Klarlack lackieren lassen, so wie früher TM, als die Autolacke noch chemisch resistenter waren. Da konnten dir an der Küste die Möwen wochenlang die Karre zuscheißen und dann nahmst du den Gartenschlauch und zack, rückstandsfrei sauber. Naja, früher TM war ohnehin alles besser. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 192 vom 4.7.2024. Unabhängigkeitstag. Auch für Bienen. Ich danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und mir gewogen. Zwölf. Es sind 12 angemeldete Teilnehmende beim OCHQ11. Ich finde, ihr solltet das wissen. Ah ja, fast vergessen. Da gibt's noch was anderes Wissenswertes. Doch hört selbst. Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Potsdok, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audio-Armleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne. Nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de. Aber jetzt ist nur wirklich Schluss. Man muss ja nicht mehr Zeit schinden, als unbedingt sein muss, oder?